Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Neulich zum Beispiel, da gingen wir durch eine großartige Fußgängerzone mitten in Berlin. Das war wirklich cool. Eine verdammt harte Kälte, sag ich dir. Du, Mann, ey. Aber so ist der Winter heutzutage nun mal. Echt? Verdammt hart, sag ich dir. Das war aber zu unserer Zeit nicht so, oder? Da gab's ja auch noch keine anthropogenen Klimaeffekte, oder wie das heißt. Das ist eine Frechheit. Mal gut, dass ich ein funkelnagelneues Harry Hansen Hardcore-Tex Down Winter Jacket mein eigen nennen kann. Oh Mann, ist ja echt beneidenswert, du. Findest du echt? Was stehe ich hier mit so einem alten Labri im Pulli, den ich mir vor 8 Jahren mal im Ausverkauf gekauft habe? Fleckig und mottenlöchrig, glaube ich. Hier! Hey, Mann, was soll's? Wir gehen hier einfach ein großartiges Winterjacket kaufen, Mann. Das ist cool. Ja, aber hey, na klar, Mann. Das wäre voll lässige Aktion. Da drüben ist Wertheim, da gehen wir jetzt mal gucken. Großartig. Aha. Wie findest du die von Mikey hier? Cool, oder? Hey, Mann, cooler Preis auch. 350 Euro. Boah. Findest du das zu viel? Also, ich habe wirklich den Ehrgeiz, irgendwie für Klamotten praktisch eher kein Geld auszugeben. Ach, Klamotten klauen, meinst du? Nein. Sondern? Ich bin glücklich, wenn Schuhe und einstellige Betracht kosten. Aber hey, du musst dich doch auch dann wohlfühlen. Ach, ich denke mir, es geht da nicht darum, dass ich mich da wohlfühle. Hauptsache, ich krieg keine kalten Füße. Da drüben ist Humana, gehen wir mal dahin. Gut. In diesem unseren Land. Hey, eine Protestkundgebung, würde ich sagen. Kindermensch. Muss denn sowas sein? Oh Mann, eine 5-Leute-Demo habe ich auch länger nicht gesehen. Was geht da bei so einer Protestform in den Menschen vor? Ist echt strange. Ich finde ja irgendwie, also jetzt Protest ist sowieso überflüssig. Die sollen mal alle schön zu Hause bleiben. Ja. Und wenn, dann sollen sie Verjudet einfallen lassen. Was denn? Irgendwas Interessantes. Was Großartiges. Anketten zum Beispiel finde ich gut. Bei dem Wetter. Anketten ist dann cool. Dann mal sich schön anketten. Anketten ganz leicht bekleidet. Oder gar nicht. Das wäre ein Protest, wo ich aufmerksam würde. Da würde ich denken, Mensch, ey, dem drängt doch wirklich irgendwas. Vor allem auch mit einer okayeren Thematik. Die ja, sagen wir mal, der Lage des Deutschlands angemessen ist. Legalisierung von Marihuana zum Beispiel. Ja. Oder LSD. Aber sag mal, so politisch, also jetzt gesundheitsreformmäßig machst du dir ja keine Gedanken. Ey, Mann, wieso denn? Wir leben doch, ihr wisst das, in katastrophalen, vorrevolutionärer Situation eigentlich. Ach, geht doch alle den Bach runter. Stimmt. Ist Deutschland ein nettes Land? Wohnen hier nur nette Leute? Nee, hier wollen nicht nur nette Leute. Sozialschmarotzer, die einen mit Antidosenpfandparolen belästigen. Genau. Die müsste man wirklich anketten. Anketten? Die Sozialschmarotzer. Hey Mann, hier gibt's doch eigentlich so einen Ordnungsdienst. Kann der sowas nicht erledigen? Super. Schön, so ein privates Security-Typen. Ja, Mann. Richtig hochgewachsene, fette, hochgewachsene Kerle. Mit Glatzköpfe und Stirnacken. Genau. Die dann unschuldige Studenten zusammenprügeln. Ruff, raus auf den Platz, schmeißen in die Kälte. Und anketten. Ah. Toll. Mann, manchmal habe ich aber auch so Grausamkeitsfantasien. Da wird mir aber auch Angst und Bange. Hey, wieso das denn? Na, weil ich manchmal auch ein Demokrat bin. Okay. So, dann gucken wir doch mal, was es hier so an Winterjacken gibt. Mhm. Hey, was hältst du denn davon? Die hier? Mhm. Na, ist doch wunderbar. Was will man mehr? Passt aber nicht besonders gut zu deiner Hose. Wieso passt das nicht? Was ist es überhaupt für eine Hose? Habe ich mir neulich im Second-Hand-Laden gekauft. Zu dem Winterjacket passt eigentlich nur eine Multifunktionshose. Quatsch. Klar. Wieso denn? Na, wofür ist denn die Jacke wohl gut? Na, Wind und Wetter. Ja, da muss es die Hose doch auch sein, Mann. Ah. Hey, Mann, du musst ja einfach noch die passende Hose dazu kaufen. Ist doch unschön. Wieso, wegen der Kosten oder was? Das muss man doch mal, atme ich erstmal tief durch. Hey, Mann, dann musst du eben falschen oder doch gleich klauen. Ike? Hey, ich bestimmt nicht, Mann. Siehst du, du hast ein Problem mit Geld. So ein Blödsinn. Was machst du denn da? Ich guck mich mal so ein bisschen in dem Musikgeschäft hier um, solange du da deine Winterklamotten organisierst. Okay. Bis später. Guten Tag. Tag, ich sehe mich hier mal ein bisschen um. Ja, bitte. Maple Custom Absolute. Beach Custom. Sag mal, das gibt's doch nicht. Jetzt habt ihr gespielt bei PVC und so. Hey, Johnny! Hey! Na, so ein Zufall aber auch. Schön, dass ich dich treffe. Wie geht's dir denn? Sehr gut, wie geht's dir? Hey, großartig. Okay. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Absolut richtig, ja. Hey, Mensch, wie lange denn? Wann hast du denn bei Fritz aufgehört? Ich bin seit, ich glaube, 98 nicht mehr bei Fritz. Seit 5 Jahren nicht mehr? Das sind echt 5 Jahre. Hey Mann, das kann nicht sein. Das muss 99 gewesen sein. 99? Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich, 99. Ja, Mensch, erzähl mal. 99 habe ich aufgehört mit Radio machen. Genau, 99. Zwischen euch 2 Kinder. Hey, großartig. Wahnsinn, oder? Ich habe ja kein einziges. Schon irre, oder? Ja, und sag mal, du hast doch immer so mit Internet auch so rumgemacht. Und 98 dann beschlossen, aus dem Hobby, genau, Beruf zu machen. Da es schon längst zu spät war, als alle anderen schon längst Millionäre waren, habe ich dann gesagt, ach, wir gründen eine Agentur. Ja. Das mache ich jetzt auch immer noch, also eine kleine Webdesign-Agentur. Hey, cool. was auch noch viel so mit Musik und Entertainment und so streckenweise zu tun hat. Streckenweise okay. dann auch wieder nicht, aber ganz egal. Und hey Mann, deswegen treffe ich dich auch hier, stimmt's? Mhm. Großartig. Ich bin musikalisch überhaupt nicht mehr up to date, das ist das Schlimme. Ja, ich bin auch mal tiefer in der Materie drin gewesen. Mhm. Aber die Zeiten ändern sich nun mal. Was bist du jetzt? Nicht mehr besonders tief in der Materie drin. Okay. Kannst du dich eigentlich noch an die Zeit mit unserer Band erinnern? Klar. Hey Mann, das war cool. Cool. Hey, da fällt mir ein, Jürgen ist auch hier. Echt? Nebenan bei Humana, kauft sich Winterklamotten. Mhm. Mensch, wenn ich den ganzen Instrumentenkram hier so sehe, überlege ich, ob wir nicht ein Revival starten sollten. Ach, weiß ich nicht. Dieser ganze Punk und Punkrocker und so, ich weiß nicht. Du hast ja wahrscheinlich auch nicht mehr so die Zeit für sowas. Nee. Und Jürgen hat eigentlich auch ziemlich viel zu tun. Er spielt Klarinette, oder? Jürgen spielt Klarinette, Gitarre und Bass. Genau. Aber alles nicht mehr besonders gut. Es geht nie darum, wie gut du ein Instrument spielst oder wie gut du singen kannst. Die besten Sänger, die eindrucksvollsten Sänger waren immer die, die eigentlich nicht singen können. Hey Mann, Jürgen kann eigentlich auch nicht singen. Punk. Als Punk kannst du auf alle musikalischen Regeln scheißen. Du kannst eine Band gründen, wenn du irgendwo eine Gitarre klauen kannst oder dir eine borgen kannst, dann bist du eine Band. Ja. Also so dieses typische Drei-Akkord-Ding, was natürlich noch nie anders war. Also die besten Stücke haben nur zwei Akkorde. Ah, welche waren das? Weiß ich nicht mehr. Überleg mal. Pistols oder Clash. Pistols wohl eher. Hey Mann, denk mal nach mit zwei Akkorden. Jetzt fällt mir der Titel nicht. Hey Mann. Ganz peinlich. Wie fängt der an zum Beispiel? Der mit diesen marschierenden Füßen anfängt. Ach, du meinst Holidays in the Sun? Ja. Hey Mann, der hat auch nicht nur zwei Akkorde, der Song. Oder. Aber hey Mann, ist ja auch egal eigentlich. Ich wäre so neophil. Ja, ich ja nicht so. No Elvis, Beatles or the Rolling Stones. Hey Mann, die Ärzte haben Stücke mit zwei Akkorden, aber sind die eigentlich Punk? Also wenn man Punk mal so definiert, dass man sagt irgendwie, mach, worauf du Lust hast, dann sind die Ärzte extrem Punk. Aber so wird ja von vielen auch Hip-Hop definiert. Absolut. Kann also nicht ganz stimmen mit dem Spaß. Das ist ja auch die Frage, ob es überhaupt noch eine richtige Punk-Szene gibt. Es gibt schon echt noch eine richtige, also es gibt, finde ich, schon in gewisser Hinsicht eine echte Punk-Szene, wenn man diese ganzen amerikanischen Entwicklungen zum Beispiel sich anguckt, diese ganze Do-It-Yourself-Szene. Also, hatten jetzt Offspring oder? Ja, oder halt diese ganze MTV-Punk, irgendwie, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die halt irgendwie so eine Crossover-Mischung machen. Ach, hey, guck mal, wer da kommt. David. Hier bin ich. Hey. Guck mal, wer hier ist. Nein. Jürgen Kutt. Na, schön, dass Johnny ich dich treffe. Johnny Häusler. Hi, Johnny. Hallo. Super, oder? Ach, schön, dich zu sehen. Ja, kick mal ihn an. Wie lange haben wir uns gesehen? Vier Jahre haben wir gerade schon rausgefunden. Sag mal, Jürgen, was hast denn du da an? Cool, oder? Hey, Mann, ich weiß nicht, ist das so cool? Aber das ist schön. Das ist doch auch keine Winterkleidung. Ist mir egal. Nee, Anzüge sind aber toll manchmal. Hey, Mann, ich wie weiß wie sieht denn der aus? Ganz cool. Siehst hey, Mann, wie kommst du darauf, dir einen Anzug zu kaufen? Du musst absolut cool sein. Die Winterjacke war auch absolut cool. Costello ist im Anzug aufgetreten. Genau. Aber so ein Anzug ist nicht so warm wie eine Daunenjacke. Darum ging's nie. Nee. Im Gegenteil, es gibt so ein paar schwedische Punkrock-Bands inzwischen, die auch in Anzügen auftreten, was viel cooler ist, als irgendwie, wenn man so aussieht, wie man es erwartet. Aber also, die treten ja heute auch oft in beheizten Räumen auf. Und du? Hey Mann, ich würde immer meine Lederjacke anziehen, auch wenn es mal ein bisschen warm wird. Ist denn das irgendwie wirklich Punk? Naja. Ich hatte früher auch Lederjacken und wir haben halt Rock'n'Roll gehört. Ja, und jetzt läufst du aber weder in der Lederjacke noch im Anzug rum, sondern In der Strickjacke. Und mit Brille. Mit einer Kassenbrille. Ich finde Strickjacken gerade extrem schick. Wann hast du denn das erste Mal dich so gewissermaßen gegen Punker-Outfit entschieden? Das weiß ich nicht mehr. Ich will ja nicht angeben, aber ich weiß noch genau, dass es bei mir der 17. März 1984 war. Mhm. Da ist ein gut funktionierendes Gedächtnis, ist schon ganz praktisch, wenn man da leben will, oder? Ich bin echt, da kann man mal sehen. Deswegen mache ich kein Radio mehr. Hi, ich hab mal eine Frage. Haben Sie auch elektrische Gitarren und Verstärker, um die elektrischen Gitarren elektrisch zu verstärken? Natürlich, bitte dort an den Klavieren vorbei und dann gleich links um die Ecke. Vielen herzlichen Dank. Also das gibt's doch gar nicht. Bernd, das wohl wahr sein. Das ist großartig. Bernd, das darf nicht wahr sein. Ist das nicht eine geniale, spontane Memorationsleistung meinerseits, dass ich deinen Namen nicht vergessen habe? So sieht's aus. Hey, Bernd, wir dachten, du bist in Kuba. Da bin ich auch eigentlich. Was machst du denn hier in Berlin? Meine Frau hat mich zum Einkaufen nach Deutschland geschickt. Yvonne, hey, großartig. Warten. Was ich einkaufen soll? Mhm. Ich soll ihr zum Beispiel eine vernünftige Brille mitbringen. Hey Mann, du hast Glück, zwei Ecken weiter ist ein Optiker. Das ist praktisch. Ich hab mir neulich mal bei Spar für 5 Mark so eine Lesebrille gekauft. Ach so. Qualität setzt sich ja durch. Dann soll ich ja aber auch noch so ein Heimtrainergerät mitbringen. Gibt's gegenüber bei Wertheim. Ach so, ne, das macht die doch nur für die Figur. Und aber auch für die Gesundheit. Für die Gesundheit? So sieht's aus und außerdem soll ich ihr zum Beispiel auch gute Sonnenschutzcreme mitbringen. Kann man in Kuba also, auch bestimmt gut gebrauchen. Aber auch, sind wirklich so totale wahrscheinlich Irrläufer der Evolution, die jetzt nur noch durch ein überzüchtetes Gesundheitssystem gewissermaßen zu existieren verstehen. Ansonsten durch ein derart umweltwidriges Verhalten ausgezeichnet, dass sie gewissermaßen unter natürlichen Bedingungen die längst ausgestorben werden. Ich soll ihr auch Sachen mitbringen, die nichts mit Gesundheit zu tun haben. Welche denn? Ein CD-Player zum Beispiel und Phil Collins Platten. CD-Player cool. Und Phil Collins Platten. Wenn ich eine Frau kennengelernt habe und die hat Phil Collins Platten gehabt, vergiss es. Ehrlich? Ach echt? Ja, absolut, natürlich. Aha. Und das gilt, ihr wisst ja was, heute das noch? Das gilt, bis ich sterbe. Oh. Das verstehe ich ja überhaupt nicht. Phil Collins Platten sind ein großes No-No. Also na, die Straightness, also da hätte ich ja mal den Optimismus, dass vielleicht so eine, dass man, oder also dann eben wirklich... Phil Collins Platten sind ein großes No-No. Es kommt eher darauf an, was die damit macht oder was das für sie bedeutet. Das kann also, doch wohl nicht angehen, dass jeder Ahnung von Musik haben muss. Nein, es geht nicht um Ahnung. Ahnung von Musik ist sowieso so ein Blödsinn, aber es geht um Geschmack und Stil. Sag mal, wer bist du denn, dass du ja mir eine Frau der Stillosigkeit bezichtigen kannst? Noch dazu in ihrer Abwesenheit. Ach, mir fällt gerade auf, dass wir es ja völlig versäumt haben, euch miteinander bekannt zu machen. Stimmt. Hey Bernd, Johnny ein alter Freund. Hey Johnny, Bernd ein alter Freund. Hi. Jemand, der eine Phil Collins-Platte kauft, kann nicht mein Freund werden. Hey Mann, Johnny, so kenne ich dich ja gar nicht. Jemand, der so redet, dessen Freund will ich oh ja nicht sein. Hey Mann, wie kommt denn das nur? Du, ey, ich sag dir, diese 10 Jahre Radio, ey, da kriegst du total eine Lederhaut auf der Seele. Genau. Deine Radioarbeit hat dich so intolerant gemacht? Hey Mann. Extrem bitter. Ja, das Leben ist total hart. Hey Mann, ich arbeite aber auch beim Radio und konnte mich prima mit Bernd anfreunden. So sieht's aus, wir sind echt prima Kumpels geworden. Was macht ihr denn? Wodurch seid ihr denn Kumpels geworden? Naja, da weißt du doch selber, als wir damals zusammen in der Uckermark bei uns zusammen Musik gemacht haben. Ach so. Manche Dinge muss man einfach machen. Hey, und so habe ich Johnny vor 7 Jahren auch kennengelernt. Ja. Das war halt so Punk. Credibility Crisis hieß unsere Band. Schöner Name. Hey, wir hatten wirklich eine großartige Zeit miteinander. Ja, was haben wir denn? Auch die eigene Band und so, da hat man so viel nette Anekdoten und Geschichten. Das macht wirklich Spaß. Einfach großartig. Und, aus. Ich bin extrem dankbar für diese Zeit und finde es schade, wenn man nicht so eine komische, wilde und durcheinander Zeit erlebt als 10 Jahre alte Kumpels. Genau. Mhm. Die letzten 5 Jahre hatten wir ja Gott sei Dank nicht so viele miteinander zu tun. Was? Entschuldige mich mal bitte für einen Moment. Ich will mir mal da ein Instrument ankicken. Hey, klar, Bernd. Was ist ein Instrument? Die elektrische Gitarre da. Die E-Gitarre. Hey Mann, ich konnte mich ja auch schon immer für elektrische Gitarren begeistern. Nicht nur in meiner Punkzeit. Punk sei Dank. Wo sind denn die Punkte, wo du sagen würdest, das habe ich heute noch und das wird mich mein Leben lang begleiten? Jetzt außer Punkzeit? Ja. Bier. Hansapilz? Also außer Hansapilz. Karlsquell. Obwohl gibt's ja gar nicht mehr seit dem Dosenpfand, oder? Nee. Should I stay or should I go? Geil! Ist doch The Clash, oder? Ja, klar. Die fand ich klasse. Hey Mann, ich fand die ja teilweise auch ganz gut. Wobei, du bist, glaube ich, eher die Sex Pistols-Fraktion und Johnny ist eher die Clash-Fraktion. Kann das so sein? Ja, ja, genau. Die Gitarre ist ja überhaupt gar nicht bunt rein. Wo denn? Kann ich nicht so genau sein. Nach dem 8. Bund, oder? Ich glaube schon nach dem 5. Warum nicht nach dem 8? Naja, weil das hier so was heißt wie Oktave? Was heißt ein Pentagon? Pentagon heißt Fünfeck. Ein Fünfeck und ein amerikanisches Verteidigungsministerium. So und eine Oktave? Na, eine Oktave sind 8 Janstöne. 8 weiße Tasten. 7. Die sind auf der Gitarre auch drauf, 8 weiße Tasten. Die Frage ist, sind die schwarzen Tasten auch drauf? Also, ich wäre wohl total blöde, wenn du keine Halbtöne spielen könntest. Also 8 weiße 7. plus 5 schwarze sind 13, oder? Das sind 7 weiße Tasten pro Oktave. 7 weiße plus 5 schwarze. Ja. Sind 12 Töne auf einer Seite. Aber das hat doch ja nichts damit zu tun, so, jetzt die also, aber, die na, aber pass mal auf einer Seite kann man erst mal 3, also dann 12 Töne spielen, Blödsinn, oder? Blödsinn, mindestens 21. Wieso 21? So viel Bünde hat eine Gitarre. Ach so. So sieht's aus. Und jetzt hat die aber 6 Saiten. Die hier schon, und ja. Mindestens 20 Bünde. Könnte man erst mal denken, dass mindestens 120 Töne sind. Sind aber nur 47 am Ende. Also 6 mal 12 sind schon mal 72. Wenn du nur gleiche Tonwerte bist. Sind schon mal 72 verschiedene Töne. Das ist doch Quatsch. Was heißt denn das? Quatsch? Nicht verschiedene Töne. Die haben den gleichen Namen, aber auf einer unterschiedlichen Oktaven. Nein, auf der obersten Seite der 5. Bund ist genau derselbe Ton, wie die untere Seite dann darunter leer gespielt. Gut, okay. Dann, warte mal, dann haben wir auf der dicken E-Seite ja. Haben wir erstmal vier Töne, die nur falsch, die hat. Zähl doch mal nach. Nee, unangeschlagen. Erster, zweiter, dritter, vierter. Sind 5 Töne. So sieht's aus. 5 Töne. Gut. Die hat nur die Seite. Ja. Ja. Und dann die da drunter... Die A-Seite, oder? Heißt die A-Seite? Ja, das ist die A-Seite. Wie viele Töne sind jetzt da drauf? Hey, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, man kann 47 verschiedene Töne auf der Gitarre spielen. Echt? Ja. 47 verschiedene Töne hast du auf deiner Gitarre. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass er nicht ganz bunt rein ist. Für Punk reicht's dann meistens aber trotzdem. Aber nur, wenn der Bass dann auch in derselben Art und Weise nicht bunt rein ist. Ja, ist jetzt auch reine Spekulation. Genau. Ja? Wäre doch schon mal interessant, das auszuprobieren. Meinst du nicht? Klar. Du meinst direkt gleich hier jetzt? Hey Mann, warum nicht? Ich könnte Bass spielen und Jürgen Schlagzeug. Echt jetzt? Ja, klar, natürlich. Manche Dinge muss man okay, machen. Dann improvisieren wir mal. Okay. Hey, und ihr beide könnt ja auch singen wie früher. Ich will auch singen. Die Stimme ist ja schon nach wie vor sexy. Wessen? Nein, nicht deine, sondern... Ach so, ja, siehst du, deine natürlich musst... auch, deine natürlich auch. Ja, komm, lass ja, es sein. Ja, doch, ach, deine natürlich auch. Komm, fang mal an, Jürgen. Ich spiel jetzt Gitarre. Okay. Hey, und ich spiel den Bass. Okay. Hey, hey. Hey, hey. Okay. Ja, ja. Okay. Okay. Wie ist das Rap? Hey, hey, wie ist das Rap? Dance the pick of the Chinese Revolution. Dance the pick of the Chinese Revolution. Is this ready? Okay, is this ready? Is this ready? Okay, is this ready? Is this ready? Okay, is this ready? Okay, is this ready? Okay, is this ready? Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Amt sei Dank. Okay. Okay. War doch richtig wie früher, oder? Es war zu viel Jazz drin. Ach, eigentlich voll scheiße. Ach so, nee, ja, stimmt, finde ich auch scheiße. Das war wirklich so Tote Hosen nochmal. Das hat man früher. Aber ich habe ja von daher, gerade wegen früher, ein ziemliches Spaltenverhältnis zu Punk. Ja. So ein Antivalente, ja, war. Und das ist jetzt auch so ein klassischer Fall von so einer Musik. Ja. Sieht's aus. Ja. Machen wir einen Namen. Ich sehe gar nicht. Irgendwas tun oder so. Naja, aber was? Ach Mann. An der Musikstil. Kotz. Ich weiß, was wir machen. Einfach Reggae. Oh, Punky Reggae Party. Punky Reggae Party, genau. Interessante Überlegung. Stimmt. Wieso nicht? Prima Reggae. Das ist natürlich auch eine hochsexuelle Geschichte, Reggae-Musik. Ehrlich? Aus? Klar. Das ist ja eine tolle. Mhm. Das ist echt unglaublich klasse. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Reggae nicht aus. Ach, naja, ich kenne mich auch nicht mit Wein aus, aber trotzdem kann man den ja trinken. Pflanzen. Naja, man trinkt ja doch seinen Saft. Ich weiß nicht. Na los. Bei Reggae geht es wirklich nur um die Atmosphäre, finde ich, die da verbreitet wird. Das sieht nämlich genau, auch mal aus. Genau. Muss man da nicht völlig Stone oder aus Jamaika oder beides sein? Nee. Blödsinn. Nee. Quatsch. Nee. Das ist total einfach, weil so die Hälfte der Töne ist richtig, die man spielt, und die andere Hälfte ist falsch. Auf die Gitarre wohl bemerkt. Gitarren. Genau. Wenn man auf dem falschen ist, dann bewegt man den Finger einfach ein Stück weiter, dann ist man auf dem richtigen. Ah ja. Ist ja toll. Ist geil. Mach mal bitte vor. Ja. Jetzt ist er falsch. Ja. Ah ja. Und jetzt ist es richtig. Genau. Los, David. Ah ja. Ist ja ganz leicht. Ist total einfach. Ich schneide vor, der Song heißt Buenos Tardes. Das ist ein schöner Anfang. Genau. Buenos Tardes. Der Song heißt Buenos Tardes. So sieht's aus. Und die Idee. Warte, kannst du mal ansehen? Buenos Tardes. Prima Reggae. Buenos Tardes. Buenos Tardes. Prima Reggae. Buenos Tardes. Okay. Basslastigkeit? Nee, ich fand ihn eigentlich gar nicht schlecht. Diese Reggae-Variante? Ach, war völlig unabhängig von der Stilistik. Dieser alter Zonenuntergrund. Ah, das ist doch Blödsinn, oder? Ich bin musikalisch überhaupt nicht mehr up-to-date, das ist das schon. Hey Mann, ihr tut ja so, als wärt ihr eine Band. Das war doch bloß eine kleine Jam-Session. Ist peinlich, ne? Total, Mann. Andererseits würde uns wahrscheinlich jeder abnehmen, dass wir eine Band sind. Aber es haben sich einfach mal ein paar Künstler zusammengefunden und ganz spontan irgendwie was gemacht. Macht ihr das aber auch sehr mit künstlerischem Anspruch eher, nehme ich an, oder? Kunst finde ich ein bisschen übertrieben, also ich bin sicher kein Künstler. Aber na, logisch war das Kunst. Da war auf alle Fälle super improvisiert. Also dieses typische Drei-Akkord-Ding, was natürlich... Nein, das kann ich doch selber, das ist doch keine Kunst. Dann eben nicht. Wir wollen aber Kunst machen. Wer hat denn das überhaupt gesagt? Na, Jürgen. Ja, Kunst ist schon nicht so leicht. Na, aber das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist ja vielleicht ausbaufähig. Stimmt, und man muss es ja auch gar nicht so auf die Spitze treiben. So sieht's aus. Ach, kick an. Und ist da nicht schon die Überlegung, mal so eine kleine Kombo zu machen? Man muss ja nicht gleich eine Band gründen. Du kannst eine Band gründen, wenn du irgendwo eine Gitarre klauen kannst oder dir eine borgen kannst. Ja, ein bisschen klau da hier keine Gitarre. Außerdem bräuchte man auch gleich wieder einen Bandnamen und all sowas. Außerdem bin ich, glaube ich, auch zu alt für so eine Späße. Ja, aber warum soll man nicht mit 30 anfangen? Ich bin aber schon 32. Und du bist noch älter, Jürgen. Ja, und? Naja. Wie alt bist du jetzt? 55? Sag nicht. Jedenfalls älter als 32. Ich würde alt werden, Jürgen. Ich weiß mal, wir machen eine Kaffeekranz-Kombo. Hey, großartig, und treten monatlich im Seniorenheim auf. Mann, steig mal lieber eher so ein bisschen ins ernsthafte Geschäft ein. Ja. Richtig ein bisschen Kunst machen. Richtig professionell Musik machen. Manche Dinge muss man einfach machen. Hey Mann, ich weiß nicht. Klar. Damit wird man was in der heutigen Zeit. Aber da muss man sich doch erstmal einen Namen machen. Könntest du dir ja selber eben ausdenken. Das ist gar nicht so leicht. Das sind ganz viele Namen, die man nennen könnte, wenn sie mir jetzt gerade einfallen würden. Ach, du meinst jetzt so Bandnamen. Ja, was wäre denn ein guter Bandname? The Clash. Stimmt. The Clash gibt's schon als Bandnamen. Aber die Band gibt's nicht mehr, da ist der Name doch frei. Ich würde vorschlagen, wir nennen uns Bratfisch. Wie kommst du denn da drauf? Naja, von wegen Bratgitarre und so. Hey, man, finde ich nicht gut, da legt man sich gleich so fest. Ach so. Na, eigentlich kann er auch wieder egal sein. Bratfisch ist übrigens ein total beschissener Name, entschuldige. Außerdem. Schon eher, oder? Ja, Bratfisch ist ein Scheißname. Oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Hey, Vorschlaghammer. Fremde im eigenen Land. Vibrators. The Strangers. Punko. The Strange Punkers. The Talk Funkers. Funk Punker. Was heißt denn The Talk Funkers? Das ist was Englisches. Die Sprechfunker hieße das übersetzt. Das finde ich gar nicht schlecht. Nicht schlecht, wa? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. The Talk Funkers. Ist das schon mal eigentlich im Grunde ein guter Anfang. Guter Anfang, oder? Um eine Band zu gründen. Super. Muss ich ja eigentlich nur noch die Gitarre hier klauen. Nicht so laut. Wie denn? Da verlasst da mal ganz auf mich und das, was ich so in Kuba gelernt habe. Mensch, ist doch aber illegal. Ich weiß, das dürfst du nicht. Kann man nicht auf die Gitarre vielleicht verzichten? Wir müssen dann doch aber auch so Sachen spielen, die so klingen wie die Sex Pistols oder so. Da, muss doch ja keine Gitarre dabei sein. Ist egal. Echt? Meinetwegen reicht. Meinetwegen kannst du das auf irgendwie unterschiedlich mit auf so zum Beispiel alten Weinflaschen mit unterschiedlichem Wasserstand, dass du die so anschlägst. Das ist ja auch eine gute so Idee. Glockenspielartig. Echt? Klingt sowas gut? Könnte ich mir schon vorstellen. Ist ja eine tolle. Mhm. Ich frag mal, ob sie hier sowas haben. Genau, frag mal. Ich kauf auch gleich welche, wenn sie welche haben. Genau. Lass dir die Quittung geben, sonst kriegst du das Pfand nie wieder. Ja, ja. Auf Weinflaschen ist doch immer gar kein Pfand, denke ich. Ach so. Entschuldigung, verkaufen Sie auch so alte Weinflaschen mit unterschiedlichem Wasserstand, die, wenn man sie anschlägt, so glockenspielartig klingen? Ja, selbstverständlich. Toll. Würdest du bitte mal schauen wollen? Ah. Hier hätten wir beispielsweise ein Merlot 96er Set von Roland. Kann ich das mal ausprobieren? Ja, bitte. Der Grundsound ist unheimlich warm. Ich merk schon. Aber haben Sie nicht vielleicht ein Set, was ein bisschen mehr nach E-Gitarre von den Sex Pistols klingt? Da würde ich Ihnen das Bordeaux Set 79 empfehlen von Yamaha in Kombi mit dem Fender Combo. Bitte hier. Ich weiß nicht, das klingt mir halt noch ein bisschen dünne. Ich muss mal mit meiner Band beraten. Aber natürlich. Und was ist, Bernd? Naja. Ich bin ziemlich gespannt, was du jetzt erzählst. Die haben zwar so eine Weinflaschen, aber das klingt halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, oh, ist das ärgerlich. Ich muss doch die Gitarre entwenden. Ach. Johnny hat doch aber gesagt, man kann sich auch eine leihen, stimmt? Ach so. Wenn du irgendwo eine Gitarre klauen kannst oder dir eine borgen kannst, dann bist du eine Band? Ja. So, dann frag mal, ob sie hier auch einen Gitarrenverleih haben. Ach, auch keine schlechte Idee. Entschuldigung, haben sie auch Leihgitarren? Hey Mann, ich finde, es sollten sowieso viel mehr Dinge zu mieten sein. Klamotten? Entsaftung? Klamotten werden ja sogar schon recycelt. Guck dir Jürgens Anzug an. Stimmt. Na und? Na, ich finde, es sollten natürlich auch viel mehr Dinge recycelt werden. Ja, machen die doch viel jetzt. Mehr. Machen die doch jetzt mit Büchsenpfannen. Ja, aber das reicht doch nicht. Wieso nicht? Das ist doch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bist du denn Recycler? Ja, logisch. Was macht man denn zum Beispiel mit einem alten Kühlschrank? Je nach Optik und Größe verwendet man den einfach weiter als Safe oder als Wäscheschrank. Na, spitze. Oder Tischtenniscamp, wo der Belag runter ist, sehe ich immer mit der Laubsäge so zurecht, dass ich sie als Salatbesteck weiterverwenden kann. Toll! Aus Kronkorken biege ich mir immer Einkaufswagenchips zurecht. Aha. Und aus dem Kartoffelnetz habe ich mir schon einen Kulturbeutel genäht. Ach, da machst du so eine Art Kulturrecycling eigentlich. Ja, ja, ja. Ey, Leute, ich habe alles unter Dach und Fach. Hey, cool. Aha. Erzähl mal. Das ist so, die haben hier Pfandgitarren. Das heißt, sie verborgen gebrauchte Gitarren nur gegen Pfand. Hey, das ist cool. Geil. Großartig. Und das hier ist auch eine Pfandgitarre. Und so erklärt sich denn auch, dass die nicht ganz bunt rein ist. Ach so. Das ist cool. Und der Verstärker, der die ganze Zeit hier brummt, das ist auch ein Pfandverstärker. Deswegen brummt der so. Toll. Das Tollste ist, dass man Produktionsmittel für eine jährige Pfandgebühr bekommt. Ich denke, du bist Kommunist. Na eben, so sieht's aus. Hey Mann, ich schlage vor, wir gehen dann mal wieder. Das ist eine gute Idee. Geht doch. Du willst noch hier bleiben? Mhm. Wie lange denn? Ah, nicht so lange. Ach so. Entschuldigung, junger Mann, da ist kein Zutritt. Ah ja. Nur für Personal. Sollte ich hier jetzt rausgehen? Ja, das ist der Ausgang. Wiedersehen. Ja, da ist ja. Ja. Tschüss, Johnny. Tschüss. Ciao. Wiedersehen. Wiedersehen. Und jetzt? Ich würde vorschlagen, erstmal nach Hause zu gehen. Kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich zurzeit obdachlos bin. Ach so. Außerdem muss ich erstmal jetzt noch irgendwo eine Klobürste kaufen. Aha. Okay. Wo gibt's denn hier sowas? Ich kaufe sowas immer bei Rudis Resterampe da vorne. Die haben immer coole Schnäppchenpreise. Cool. Sag mal, jetzt komme ich ja doch ein bisschen durcheinander. Wo hat man denn als Obdachloser sein Klo stehen und die Klobürste? Naja, da in der Pension, wo ich untergekommen bin. Ach so. Da ist mir die Klobürste kaputt gegangen. Also bist du jetzt nicht obdachlos, sondern nur nicht im Besitz einer eigenen Wohnung? Na logisch, in Kuba habe ich mir eine eigene Wohnung. Naja, ich meine, dann gelte ich aber in München auch als obdachlos. So sieht's also aus. Also in 99% der Welt. Also 99,5 bestimmt. Also außer in Berlin ist der einzige Ort, wo ich nicht für obdachlos gehalten werde, aber überall bin ich auch obdachlos. Da haben wir ja was gemeinsam. Als Obdachloser solltest du ein Wiederverwerter vom Herrn sein, so oder? So sieht's aus. Ach so, genau, vielleicht hat er dieser Second-Tent-Laden da hinten auch Klobürsten. Kann sein. Second-Tent-Klobürsten. In dieser Republik nie wieder Krieg. Hey Mann, schon wieder eine Kundgebung. Ich hab ja gehört, sowas soll jetzt wieder hier häuft auftreten. Warst du am Freitag da oder wann war das? Sonnabend auf der Demo? Diese große Friedensdemo, nee. Nee. Weil ihr so demonstrationsunwillig wart. So kann man nicht sein. Ich hab's aber immerhin im Fernsehen mitverfolgt. Was war denn das Schrecklichste an der Demonstration? Dass da wirklich alle für den Frieden waren. Oh. Sehr schrecklich. Wo man doch spätestens seit Schiller weiß, dass die Vernunft stets bei wenigen ist. Ja. Ich meine, ich bin ja für den Frieden, aber deswegen müssen es ja die anderen nicht auch alle sein. Man darf es auch einfach immer nicht so einseitig sehen. So sieht's aus. Ein bisschen Krieg ist schon immer okay. Genau, nicht umsonst hat Nicole von ein bisschen Frieden gesungen. Genau, man muss auch Kompromisse eingehen können. Zum Beispiel einen Krieg anfangen und dann aber nicht töten und nicht schießen. Vielleicht reicht auch erstmal ein Knieschuss, Bauchschuss. Stimmt, was von den Leuten hier nicht zu erwarten ist. Alles hier nur Wehrdienstverweigerer, das ist auch scheiße. So was gibt's im Irak nicht, so sieht's aus. Macht dir das eigentlich Spaß, sich da etwa so über den Irak zu unterhalten? Bereits viele der Märchen, die mir meine Mutter damals vorgelesen hat, hatten ihren Handlungsort in Bagdad. Ja, aber vielleicht sollte man nicht drüber reden, vielleicht sollte man sich lustige Sachen einfallen lassen und Quatsch machen. Quatsch, ich habe eine Idee, ich mache jetzt hier eine Gegenaktion. Eine Gegenaktion? Auf ihr passt. Wie eine Blume am Winter beginnt. Cool. Und so wie ein Feuer im eisigen Wind. Wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Da sind die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf die wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß viele Lieder, die ändern nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf die wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Politisch Lied, garstig Lied. Wieso? Der Witz ist doch, dass es eigentlich ja kein politisches Lied ist. Ach so. Dieser Nicole, die geht doch damals angeblich nur um ihren familiären Frieden. Deswegen habe ich das doch gerade gesungen. Das ist schön. Ich bin positiv enttäuscht von dir. Positiv enttäuscht? Ja. Kann man positiv enttäuscht sein? Ich frag mich nicht. Ja, natürlich. Man kann denken, oh Mann, ist das alles schrecklich, ist das alles schrecklich. Bumm, stellt man fest, ist ja toll. Und ist positiv enttäuscht. Enttäuscht. Verstehe jetzt. Wie das der hätte. Schleier der Täuschung wird weggerissen. Hey Mann, in diesem positiven Sinne wurde ich selten enttäuscht. Ich ja auch, aber ich glaube, ich wurde das schon mal. Ja, wo meinen? Weißt du, damals, als ich mit meiner Frau nach Kuba ging, das war, glaube ich, so ein Moment. Was liegt am allernächsten, wenn man über Enttäuschung spricht? Frauen, genau. Ich meine doch nicht meine Frau, ich meine doch das Land. Ach so. So sieht es nämlich einfach mal aus. Welche Täuschung oder welche Hoffnung verbindest du denn jetzt mit Kuba? Also landschaftlich zum Beispiel war es okay, das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Landschaftlich war es okay. Wie ist es denn um deine Spanischkenntnisse bestellt? Ah, das war ja auch so. Ich habe ja zum Beispiel mit ganz anderen Sprachen gerechnet. Was denn für Sprachen? Na, Russisch zum Beispiel. Russisch? Na logisch, ich dachte mir, im kommunistischen Land, da muss doch Russisch angesagt sein. Ich meine Sozialismus. Aber naja, muss man sagen, hat der Sozialismus auch durchaus unterschiedliche Ausprägungen gehabt. Ja? Ja. Und von daher ist wahrscheinlich Kuba nicht mit der DDR zu vergleichen gewesen, nicht mit Nordkorea und alles nicht mit dem Irak. Und schon gar nicht mit Russland. So sieht's aus. Und Kuba ist alles andere als eine Räterepublik, musste ich feststellen. Aber du dachtest, oh, da ist noch prima Sozialismus. Als ich da hinfuhr, dachte ich das, ja. Eins der letzten sozialistischen Länder. Ja. Und aber wie setzt du dann die Enttäuschung ein? Naja, ich hatte ja befürchtet, dass es total schwierig sein würde, mich da als quasi selbstständiger Kneipier zu verdingen. Hey Mann, aber jetzt bist du total gut im Rennen mit deinem Kneipenkombinat, stimmt's? So sieht's aus, und ich komme hier schon fast vor wie ein Großkapitalist da. Ach so. Oh. Jetzt bist du aber völlig hin und her gerissen. Jetzt wirst du da wahrscheinlich ja nicht mehr vorne. So sieht's aus. Und insofern kann auch ja nicht komplett von einer positiven Enttäuschung die Rede sein. Hey Mann, an, aber immerhin scheint ja deine Kneipenkombinatsexistenz Reisen ins alte westliche wohlhabende Europa zu ermöglichen. Na, das mache ich ja hauptsächlich für meine Frau. Weil du sie so liebst und ihr tolle Sachen mitbringen willst. So sieht's aus. Und hast du denn den Eindruck, dass die dich auch liebt? Na, Logen, Alter. Und dann denkst du, dass das möglicherweise jetzt auch so bis ans Ende des Lebens reichen sollte? Klar, aber da kann natürlich alles Mögliche dazwischen kommen. Das heißt, du vertraust dir nicht. Du liebst sie zwar, aber vertraust dir nicht. Na, natürlich vertraue ich ihr. Wie lange reicht denn da dein Vertrauen jetzt zeitlich so? Naja, was heißt hier, denkst du, dass ihr in einem halben Jahr noch zusammen sein werdet? Davon liegt doch mal aus. Denkst du, dass ihr in 3 Jahren noch zusammen sein werdet? Na, das hoffe ich doch mal. Apropos, wie lange hast du eigentlich vor, jetzt hier in Deutschland zu bleiben? Hatte ich mich jetzt noch gar nicht so festgelegt. Na, dann mach mal. Wieso denn? Hey Mann, wir haben eine Band, die wir nicht schon wieder in 2 Wochen auflösen wollen. Genau. Ach so, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Hey, da musst du dir auch einfach deiner Verantwortung bewusst sein, Mann. Da bist du in so einer Band als zukünftiger Anzugsträger. Wieso als zukünftiger Anzugsträger? Johnny hat uns draufgebracht, dass es für eine Punkband viel cooler ist, im Anzug aufzutreten. Ich habe aber überhaupt keinen Anzug. Du hast doch keinen Anzug? Ich habe noch nie einen Anzug besessen. Hey, dann musst du jetzt aber erstmal einen Anzug kaufen. Soll ich noch einen kaufen? Bin doch kein Krösus. Bei H&M gibt's günstige. Da gibt's aber Billige, oder? Habe ich aber mal gehört, dass sie nicht richtig sitzen sollen. Oder hier so Secondhand-mäßig. Hier, Jürgens, von Humana. Ach so. Ja, da hast du auch scharfe Anzüge. Also ich weiß nicht, ob das so das Richtige wäre. Ach so, das würde jetzt mit deinem Selbstbild gewissermaßen nicht übereinstimmen. Secondhand-Anzug. So kann man das vielleicht sein. Wobei, ist schon schick, wenn hinten Boss drin steht, oder? Da hat man doch gleich so ein ganz anderes, gewissermaßen dann auch Berufsschule. Perspektivenblick. Verstehe ich nicht. Die Berufsschüler hierzulande tragen jetzt alle Bossanzüge. Ach so, wegen der Konjunktur oder was? Genau. Ja, wofür soll ich mich denn dann jetzt entscheiden? Für eine Zukunft als Anzugträger. Und als OSZ-Punk quasi. Naja, wenn er meint... Was ist ein OSZ? Oberstufenzentrum. Was ist ein Oberstufenzentrum? Ein Oberstufenzentrum ist quasi die Schule, wo die Berufsschüler ihre schulische Ausbildung kriegen. Ach so. Nicht zu verwechseln mit der OSZE. Ja, ja. Was ist denn die OSZE? Das ist quasi die Nachfolgeorganisation der KSZE. Aha, und muss man das wissen? Keine Ahnung. Nee, ist uninteressant. Man muss das nicht wissen. Und was ist, wenn ich mal nach dem Unterschied zwischen KSZE und OSZE gefragt werde? Naja. Das ist was anderes dann natürlich. Ich meine, jetzt sagen wir mal, aus dieser total bornierten mitteleuropäischen Perspektive ist es ja praktisch ungefähr sowieso eins. Hey Mann, das stimmt natürlich auch. Ach so, ich dachte mal, die nordamerikanische Perspektive ist so borniert. Ja, ist sie ja auch. Ja, aber ist ja kein Wunder, Kapitalismus. Kapitalismus, genau. Genau. So sieht's aus. Ja. Dabei fällt mir ein, du wolltest doch noch eine Klobürste kaufen eigentlich. Genau, und dann nach Hause und ein bisschen Gitarre üben. Hey, großartig. So, was hast du denn? Wo denn in deiner Wohnung? Genau, auf meinem Zimmer eine Pension. Ach so, wo ist denn das eigentlich? In der 14. Etage. Ah. 14? Wieso denn 14. Etage? Das ist ja lässig. Ach so, das meinte ich doch aber gar nicht. Was denn dann? Sondern eher so stadtbezirksmäßig. Genau. Ach so, das ist in Moabit. Hey, großartig. Moabit in der 14. Etage? Ist doch spitze. Hey Mann, das würde ich ja zu gerne mal sehen. Na, ist doch kein Problem. Kommt doch einfach mal mit. Ich muss allerdings vorher auch noch was einkaufen. Ja, ich auch. Ratten. Ja, was man so braucht. Ich wollte noch Bier kaufen. Schnaps, Kartoffelschäler, Glasspray, so Sachen eben. Na gut, dann lass uns das erledigen und ab nach Moabit. Hey, großartig. Na los. 1, 2, 3, 4. Wo man singet, lass dich ruhig nieder, ohne Furcht, was man im Lande glaubt. Wo man singet, wird man nicht beraubt. Böse Wichter haben keine Lieder, wenn die Seele tief im Grab und Kummer. Ohne Freunde stumm, verlass die. Weg dein Ton, der sich elastisch wiegt, magisch. Okay, und jetzt alle. Wo man singt, lass dich ruhig nieder. Ohne Furcht, falsch, was man falsch, glaubt. Mann, falsch. Der Bass hat jetzt gerade nicht richtig gestimmt. Stimmt. Hey Mann, Jürgen, was ist denn los? Du Mann, ich glaube, der Tod steht heute hier mit im Studio. Hey Mann, jetzt übertreib mal nicht. Genau, ist doch nur ein Pensionszimmer. Mann, geh doch am besten erstmal einen rauchen. Das ist eine gute Idee. Aber nur auf dem Balkon, wenn ich bitten darf. Trink doch ein Bier, es lindert die Schmerzen. Genau, auf eine Flasche mehr oder weniger kommst du nicht an, oder? So sieht's aus. Aber mach bitte die Tür hinter dir zu, sonst wird's hier drin kalt. Tja, war doch gar nicht mal schlecht für den Anfang. Genau, Jürgen ist ein echtes Improvisationstalent. Muss sie mal erleben, wenn er noch ein richtiges Schlagzeug hat. Klar, mit Schuhkartons ist blöde. Hey Mann, da fällt mir ein, was noch ganz wichtig ist für unsere Band. Wir brauchen einen Übungsraum. Wie so ein Ditte. Naja, um auch richtig Krach machen zu können. Kannst du hier hoch. In der Pension? Na logisch. Ja, aber hier sind doch auch noch andere Gäste. Ja, aber kaum. Und die nächsten sind ungefähr 5 Stockwerke unter uns. Ach, ehrlich? So sieht's aus. Ist aber auch immer total scheiße, wenn du mal keine Butter mehr hast oder so. Da bist du mal erstmal ewig unterwegs bis zum nächsten Nachbarn. Ich finde, wir sollten sofort ein Schlagzeug aufbauen. Ja, hast du denn eins auf Tasche? Nee, aber kann man ja besorgen. Wohnen. Hey Mann, wenn dieses Musikgeschäft da Pfandgitarren vermietet, warum sollst du da nicht auch einen Call-a-Drum-Kit-Service haben? Stimmt, ein Call-a-Drum-Kit-Service. Ich ruf da gleich mal an. Das wäre ja total spitzenmäßig, wenn ich ginge. Scheiße, sag mal, hast du die Telefonnummer von dem Laden noch? Mal kicken, vielleicht steht die hier auf dem Pfandbon drauf. Nee, tut's aber nicht. Ach, scheiße. Jürgen? Ja? Jürgen? Ja, was ist los? Kannst du mal bitte wieder reinkommen? Nee, kann ich nicht. Wir haben aber mal eine Frage an dich. Du weißt ja, dass ich keine Fragen beantworte. Was soll denn der Quatsch? Außerdem ist das Wetter so schön. Wir wollen Schlagzeug für dich besorgen. So sieht's aus. Ehrlich? Ja, dazu brauchen wir aber die Telefonnummer von dem Musikgeschäft. Ja, habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Ach, ist das schade. Du hast ja die doch aber bestimmt notiert. Du schreibst doch sonst alles auf. Ach so, warte mal. Guck in deinem Portemonnaie nach, in der Jacke, in deinen Hosentaschen. Im Handy, in der Handtasche, auf dem Handrücken. Yes, zeig her. Ja, sag's denn. Hey, ruf da sofort an. Hier ist das Telefon. Was setzt denn gern ein Yamaha-Set? Oder lieber eins von Sonora? Ich hab da im Laden auch Pearl-Schlagzeuge gesehen. Ach, die sind aber bestimmt teuer in der Miete. Die sollen aber gut klingen. Naja. Wir sind loyal. Guten Tag, Klang- und Trommelland Berlin. Ja, guten Tag, Chirpe hier. Sagen Sie, haben Sie eigentlich auch einen Schlagzeuglieferservice? Ja, selbstverständlich. Was soll's denn sein? Ja, was ist denn erstmal der Mindestbestellwert? Der beträgt, Moment, 15 Euro zurzeit. 15 Euro? Genau. Ah, das ist ja nicht gerade wenig. Da bekommt man ja aber sicherlich schon ein Pearl-Schlagzeug für, oder? Ja, und zwar die... Jungs, sei bitte mal einen Moment leise. Ich muss ja telefonieren. Entschuldigen Sie bitte, welches Pearl-Set meinten Sie? Die SRX Session Prestige Select Serie. Das klingt ja nicht schlecht. Aber ohne Zubehör. Ach so, und Sticks und ein Hocker? Nochmal 2,50 Euro. Okay, ich gebe sie mal weiter an meinen Kollegen. Warten jetzt? Du musst ihr die Adresse und sowas sagen. Hallo, können Sie mich verstehen? Ja. Sie müssen das Schlagzeug in die Quitzowstraße 46 liefern. Quitzowstraße 46. Pension Hafenblick. Hafenblick. 14. Stock, Zimmer 1426. 14. Stock. Bei Jöke. Okay, in 45 Minuten. Dankeschön. Wiederhören. So Leute, gleich gibt's hier lecker Schlagzeug. Großartig. Hab ich doch gesagt, wenn da was richtig ist. Genau. It's groovy da. Schön, Jung. Rinnekante. Wow. So, hör mal kurz auf dann mal jetzt mal. Ja, hör mal auf. Klang jetzt wüstlingsmäßig. Genau, lass uns mal zusammen was spielen. Genau. Jetzt Musik machen. Ich schlage vor, wir improvisieren einfach. Genau, und du singst, Bernd. Das ist eine gute Idee. Ach so, aber worüber soll ich denn singen? Naja, was dir gerade einfällt, was dich gerade beschäftigt. Ach super, ich weiß, meine Frau. Ja, deine Frau in Kuba. Ja, lass mal noch ein bisschen kubanisch klingen. Jetzt bin ich hier in der Stadt. Hier in der Stadt. Und meine Frau ist überhaupt nicht hier. Überhaupt nicht hier. Sie hat solche blauen Augen. Solche blauen Augen. Und mit den wunderschönen Augen. Wunderschönen Augen. Ist sie einfach nicht hier. Ist sie einfach nicht hier. Ey. Was los, war doch gut. Ich glaube, es hat geklingelt. Schon wieder? Darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, wer ist da? Frau Kröbeling, die Pensionsbesitzerin, bitte machen Sie mal auf. Scheiße, ich hab's doch gewusst, das gibt Ärger. Ja, jetzt mach aber kein weltbewegendes Ding da draus. Ich kann so einen Ärger nicht ertragen, ich verlinisiere mich. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Bernd Jürg, ich bin hier der Mieter von dem Zimmer. Ich bin verantwortlich für alle Ordnungswidrigkeiten im Sinne der Hausordnung. Und wer ist verantwortlich für die laute Musik, die ich da eben gehört habe? Ich nicht. Da bin ich natürlich auch verantwortlich für. Es ist nämlich so, wir veranstalten hier am 15. April ein Hausfest und da wäre es doch schön, wenn Sie das spielen könnten für uns. Wie jetzt hier mit unserer Band oder was? Ja, ich finde die Musik unheimlich toll. Echt? Ich glaub's ja nicht, darf doch wohl nicht wahr sein. Ach, sagen Sie doch bitte ja, Sie bekämen auch ein kleines Honorar. Na, also von mir aus mit dem größten Vergnügen. Wirklich? Ja, gerne. Ja, toll, dann üben Sie mal schön weiter. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Also sag mal. Du bist ja sprachlos, oder? Naja, nee, ich freu mal. Na, man kann ja auch vor Freude sprachlos sein. Ach so. Tja. Aber die war doch eben nett, oder? Na, aber komm, wir müssen das mal Ole David erzählen. Wo ist er denn? Na, weiß ich auch nicht, der ist doch hier. Auf dem Balkon. Ach so. David? Ja, wo ist er denn, du? Auf dem Balkon ist er jedenfalls nicht. Jetzt ist er vom Balkon gefallen. Darf doch wohl nicht wahr sein. Oder kick mal runter den Balkon. Das ist nicht zu sehen. Wie hoch ist denn der Balkon? 35 Meter ungefähr. Merke ich schon, 35... Der wird ja jetzt hier nicht auf Fassadenkletterer machen, oder? Hier unten ist er jedenfalls nicht zu entdecken. Ja, dann ist er, hat er sich irgendwie doch in die Höhe davon gemacht. Da wäre er an seiner Stelle aber ganz schön vorsichtig. Ja, da soll man aufpassen, wa? David, bist du da oben? Bernd, hier bin ich. Reagiert. Was machst du denn da oben? Ist diese Frau wieder weg? Ja, ist sie schon längst. Komm wieder runter. Ich kann nicht. Wieso bitte? Die Kordel vor meinem Kapuzenshirt hat sich in einem Antennenkabel hier verheddert und ich habe keine Hand frei, um den Knoten zu lösen. Und jetzt hängen sie fest? Ja. Ja, und aber sag mal, die Power jetzt irgendwas zu machen, die hast du schon doch noch. Ja, wenn ich nur wüsste, was. Ah, das ist natürlich ungünstig, wa? Ich glaube, es war eine Fehlentscheidung, hier hochzuklettern. Quatsch! Wieso Quatsch? Hast dich einfach doof angestellt. so. Nicht das, was man direkt jetzt mit einer Fehlentscheidung assoziiert. Gut, ich habe Scheiße gemacht, okay? Oh, Scheiße gemacht. Aber es war eine verdammte Fehlentscheidung, diese Scheiße zu machen. Aber Scheiße gemacht ist ja doch keine Fehlentscheidung. Wieso, Mann? Eine Fehlentscheidung ist doch schon genau überlegt. Ach so. Mit der bestimmten Vorgehensweise. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne wieder irgendwie hier runterkommen. Na mach doch. Wie denn? Was hält mich davon ab? Mich hält diese blöde Kordel hier davon ab und dass ich keine Hand frei habe. Nee, da hätte ich bloß irgendwie deine dämliche Faulheit ab, oder? Meinst du, ich sollte mir eine bestimmte Vorgehensweise überlegen? Genau. Dann könnte ich aber deinen Ausführungen zufolge auch eine Fehlentscheidung treffen. Dann würde ich sagen, drücke ich dir die Daumen. Danke. Ja. Dann überlege ich mir jetzt mal was. Ja, überleg ruhig. Werd da nicht voreilig. Überleg lieber gründlich. Ja. Ist aber gar nicht so leicht. Schön. Ich merke auch gerade, wie meine Kräfte schwinden. Das macht doch das Leben spannend. Ja. Das ist eine Herausforderung. Daran kann man sich doch bewähren. Das sind doch die Punkte, an denen man Erfolgserlebnisse gewinnt, ja, oder? Das sind doch die Stellen des Lebens, an denen man reift. Aber sag mal, findest du das jetzt nicht ein bisschen asozial auf Dauer? Wieso? Man könnte ihm doch mal ein bisschen Hilfe zukommen lassen. Ach so. Mein Arm ist eingeschlafen. Meinst du, ich kann dir da helfen? Kann man irgendwas für dich tun? Naja, bestimmt. Ruf doch mal ganz laut Hilfe. Hilfe! Hilfe! Passiert nicht. Ja. Dann werde ich mal die Initiative ergreifen. Was machst du denn? Ich gehe jetzt ein Stockwerk höher und ziehe ihn hoch auf den Balkon. Das wäre schön. Hilfe! Ich glaube, ich werde mir erstmal versuchen, ein bisschen die Stimmung zu heben, oder? Aber warte, willst du? Ich kämpfe jetzt unserem Kumpel. Ja, das ist dir egal, merke ich schon. Soll wahr sein. Aber ich kann ja nicht der Einzige sein, dem mit nicht egal ist, wie die Stimmung ist. Kann man auch nichts machen. Macht ja trotzdem Spaß. Und dann spielen wir eben mal einen Song. Einer unserer Brüder dann geschieden, vom blassen Tod gefordert ab, so weinen wir und wünschen Ruh und Frieden in unseres Bruders kühles Grab. Weinet und wünschet Ruh hinab in unseres Bruders kühles Grab. Ich denke an euch, ihr himmlisch schönen Tage der seligen Vergangenheit. Komm, Götterkind, o Fantasie, und trage mein sehnend Herz zu seiner Blütenzeit. Umwehe mich, du schöner, goldener Morgen, der mich herauf ins Leben trug, wo unbekannt mit allen Erdensorgen mein frohes Herz der Welt entgegenschlug. Umglänze mich, du Unschuld früher Jahre, du mein verlorenes Paradies, du süße Hoffnung, die mir bis zur Bahre nur Sonnenschein und Blumenwege wies. Umsonst, umsonst, mein Sehnen ruft vergebens, gestorbene Freuden wieder wach. Sie welken schnell die Blumen unseres Lebens und wir welken ihnen langsam nach. Oh, schönes Land, wo Blumen wieder blühen, die Zeit und Grab hier abgepflückt. Oh, schönes Land, in das die Herzen ziehen, die hier der Erde leiden, wundgedrückt. Uns allen ist ein schwerer Traum beschieden. Wir alle wachen fröhlich auf. Wie sehn ich mich nach deinem Götterfrieden, du Ruheland in deinem Sabbat auf. Spitzenmusik. A new star is born. Mann! Jürgen, bist du noch da? Ja, ich bin da. Oh Mann. Und? Hey Mann, Bert hat mich gerettet. Ich war kurz vorm Abrutschen. Oh. Ich auch. Was? Ja. Ach so, auf der Gitarre vom Bund abrutschen. Ja. Hast du jetzt schon für das Hausfest geprobt, oder wie? Nö, eigentlich nicht. Hey Mann, sollten wir aber langsam mal machen. Ich finde, wir sollten uns erstmal überlegen, was wir überhaupt spielen wollen da. Die Zeit ist ja relativ knapp bis dahin. Das ist ja das Faszinierende. Na, faszinierend. Frage ich mich auch. Beschäftigt ihr euch denn mit Wirtschaftsfragen? Eher nicht. Haben Sie Ihr Geld auch richtig angelegt oder Scheißfragen? Das ist aber jetzt auch kein Grund, der mich beeindruckt. Aber wie kommst du denn jetzt auf Wirtschaftsfragen? Wo bleiben die Zeitzinsen? Was? Was für Zeitzinsen? Man kriegt im Frühling eine Stunde weggenommen. Bitte. Meinst du wegen der Sommerzeitumstellung? Genau. Ach so, stimmt, das habe ich ja auch gemacht. Sommerzeitumstellung hast du so gemacht, oder? Schwupp, eine Stunde weniger. Stimmt, da habe ich mich total geärgert, dass man eine Stunde weggenommen kriegt. Du kriegst die im Herbst wieder, oder? Klar, wenn dann wieder zurückgestellt wird. Denkt man erstmal, naja, so ist es. Ist ja nicht schlimm, habe ich den jetzt mal eine Stunde geborgt, krieg ja wieder. So sieht's aus. Das Problem ist aber, wenn es Geld wäre, und wenn man jetzt im Frühling 100 Mark weggibt, sagen wir, auf die Sparkasse bringt oder irgendwo hin, ja, dann würde man ja im Herbst Zinsen dafür kriegen. Stimmt. Also mehr als 100 Mark. Wenn man sagt, 3% im Jahr, wären das 3 Mark, aber das wären dann halbes Jahr 1,50. Das heißt, jetzt noch in wenn Euro man im Frühjahr 100 Mark auf die Sparkasse bringt, hätte man am Herbst das Recht, 101 Mark und 50 Pfennig, beziehungsweise 101 Euro und 50 Cent abzuheben. Sauer, oder? Genau. Und jetzt kennen wir ja auch alle das wunderbar marktwirtschaftlich-kapitalistische Sprichwort, Zeit ist Geld. Stimmt, das kenne ich, habe ich schon mal Stimmt's? Gehört. Ja, natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde weggebe im Frühjahr, ja, dann will ich verdammt nochmal, habe ich ein Anrecht, auf mehr als eine Stunde im Herbst zurückzukriegen. So. Und zwar, ich habe es mal ausgerechnet, eine Stunde und 54 Sekunden. Eine Stunde? Das sind gewissermaßen 3% durch 2. Ja, das lasse ich mal lieber nicht. Das Problem ist aber, die kriegt man aber nicht eine Stunde und 54 Sekunden, sondern man gibt eine Stunde weg und kriegt genau eine Stunde wieder. Stimmt. Und meine Frage, und die braucht jetzt die gesammelte Brandenburger Berliner Wirtschaftskompetenz, ist, wo bleiben die 54 Sekunden? Wer eignet die sich an? Warum kriegt man die nicht wieder? Wieso, ist doch ganz klar. Wieso denn? Na, also erstmal ist es so, dass es sowieso nur eine Sache gibt, auf die Zinsen gibt, und das sind Moneten. Aha. Ach so, per Definitivum oder wie? Na, so sieht's doch einfach mal aus. Und? Jetzt musst du doch erstmal überlegen, für wen trifft denn das überhaupt zu? Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Trifft denn das für Sozialhilfeempfänger zu? Nee. Trifft denn für Rauhaardackel zu? Nee. Trifft denn für Punkrock-Musiker zu? Soll das ja nicht. Diese trifft für die wirklich entscheidenden Bevölkerungsgruppen überhaupt gar nicht zu. Ach so. Jetzt willst du ja aber deine Gutmenscherei unter Beweis stellen, oder was? Was hat denn das jetzt mit Gutmenscherei zu tun? Jürgen, du musst mal sehen, dass der Kapitalismus auch seine Grenzen hat. Ich meine, wenn ich im Kapitalismus lebe, dann muss ich auch kapitalistisch denken. Da musst du auch konsequent denken, Mann. Natürlich! Aber was ist denn da mit dem stinkreichen Popstar, der seine Greatest Hits covern lässt? Wie kommst du denn da drauf? Na, verlangt der etwa Zinsen dafür, dass er seinen Song verleiht? Wem? Na, dem werden dann covered. Ach so. Nee, stimmt, das wird überhaupt gar nicht gemacht. Da fließen, glaube ich, nur die üblichen Tantiemen. Und sieht's aus. Echt? Ja, das ist eigentlich gar kein schlechter Gedanke. Was? Na, das mit dem Covern, weil man noch total viel Zeit spart. Stimmt, weil man nicht alles neu erfinden muss. Das ist jetzt aber auch ein Trugschluss. So. Ich meine, das ist ja schon besser, wenn man Sachen hört, die man nicht selber kennt. Ach, du meinst, das ist so ein Nullsummenspiel, weil der Zeitgewinn wettgemacht wird durch Mangel an Novumssensationen quasi. Genau. Wieso jetzt? Für die Feier könnte man noch was covern, was kein Mensch kennt. Warten. Ist ja blöde, dann kennen wir das ja auch nicht. Wir sind da oben, Mensch. Ich meine, was wir kennen und Besucher eines Pensionsfestes nicht. So. Warten. Na, weiß nicht, kein Mensch kennt wahrscheinlich Boho von Marvin Rainwater. Klar, kenne ich. Ja, ich auch. Pensionsfestgäste über 60 kennt aber auch. Ja, siehst du. Oder Countdown to Bilko von Serious Drinking. Wer? Serious Drinking, komm aus England. Ja, aber was kennen wir denn alle, was andere vielleicht nicht kennen? The Girl from Ipanema. Also, das kennt doch nur wirklich jeder. Das müsste schon was Moderneres sein. Müsste man nicht unkonventionelle Coverversionen von unkommerziellen Stücken machen? Nö, auch kommerzielle von kommerziellen Stücken. So, da fällt mir ein, letztes Jahr gab es doch diesen Hit, wie hieß denn das? Warten, Ketchup-Song. Ja. Stimmt, das war eigentlich eine total kommerzielle Coverversion vom total kommerziellen Song. Und das haben die dann peinlicherweise sogar nochmal weiter verwurstet in diesem blöden, peinlichen Schröder-Steuer-Song. Aber das Original kennt wahrscheinlich kaum einer, so oder? So jetzt dann covern wir das mal richtig. Aber nicht einfach nur so blöde kopieren, ist scheiße. Sondern? So schön, eine Schweineorgel-Variante. Wie, womöglich noch mit Hawaii-Gitarre oder so. Muss da ja keine Gitarre dabei sein, ist egal. Natürlich, Gitarre muss sein. Ich wäre für so Stimmungsrock'n'Roll. Genau, aber mit Schmackes. Würde ich sagen, dann fangen wir mal jetzt an. Bernd fängt an. I said a hip hop, heavy, dizzy hip hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie's the beat. Now what you hear, it's not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Bernd and I like to say hello. The back to the white, the red, and the balls of purple and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. See up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm to make your body rock. Aber ein Tanzfliegenknaller bin ich auch an Punkt. Jo Mann, was geht, Mann? Well so far you heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Dave. Come on Dave and sing that song. Fly. He said, go by this code, off the doctor, off the mix, and he's Band. Bei der Boden gebe Sucker from a bump from the rock and on a dime till I made it again. There's no hotel, motel, what you gonna do today? Jürgen! Ja? Dein Einsatz, das war dein Einsatz! Wie denn? Dann hättest du jetzt singen müssen! Vielleicht singst du selber mal! Hab ich doch schon, du bist dran! Das ist doch Blödsinn! So! Die Leute wollen ja nur Musik hören! Sag bloß, du kannst den Text nicht! Können andere auch nicht und sind Superstars. Was für Superstars? Nee, den Gedanken würde ich mir mal ganz schnell abschminken hier von wegen Superstar-Ambitionen. Wieso denn? Hey Mann, wir machen Rock'n'Roll, da ist man kein Superstar. Ach so, Rock'n'Roll. Immer Rock'n'Roll, immer Rock'n'Roll. Das ist jetzt aber auch ein Trugschluss. Wieso ein Ditter? Also gibt da manchmal so Leute, die dann so Punk sind. Ja, genau. Und zack, und dann heiraten sie und irgendwie Bausparvertrag und so weiter. Hey Mann, bei Bernd zum Beispiel ist es genau umgekehrt, würde ich mal sagen. Echt? Na, weißt du doch. Aha. Bausparvertrag hatte ich zwar noch nicht, aber eine Frau immerhin. Ach so, das hast du aber schon mal erzählt, oder? Sag mal, ich war doch die 35-Jährige. Was? Ist auch egal, ich weiß, musst du dich mal von der Illusion verabschieden, mit uns irgendwie Superstar werden zu können. Ja, ist ein anderes Lebensgefühl auf jeden Fall. Ihr seid schon wieder gleich ein anderes Lebensgefühl. Ich auch nicht. Wisst ihr, ist das schon so, wenn man so vom Kiffen auf Alkohol umsteigt zum Beispiel, das ist natürlich ein Einschnitt. Aha. Das ist eine Lebensgefühlsumstellung. Ah, ist mir noch nicht passiert. Lebensgefühl ist nicht deine Stärke, würde ich mal sagen. Natürlich, aber Lebensgefühlsumstellung nicht unbedingt. Außerdem muss der Abschied von der Illusion nicht unbedingt die Änderung des Lebensgefühls bedeuten. Genau, da sollte man sich keine Illusionen machen. Genau, die sollte man sich nämlich grundsätzlich nicht machen. Ach so. Ja. Wie lebt es sich so illusionslos? Sag mal, die Frage impliziert doch, dass du selbst davon ausgehst, Illusionen zu haben. Ja. Aber wie kann man denn bitte schön Illusionen haben und gleichzeitig das Bewusstsein dafür, dass das eine Illusion ist? Ach, das schließt einander ja gar nicht mal unbedingt aus. Man nimmt nur das Beispiel der optischen Täuschung. Genau. Oder noch einfacher, Fernsehen, Kino, alles Illusionen. Das stimmt, da hast du recht. Oder andersrum viel subtiler. Man kann sich zum Beispiel der Illusion hingeben, dass man in einer funktionierenden Zweierbeziehung steckt, obwohl man das Gefühl hat, dass es gar nicht funktionieren kann. Also vor solchen Illusionen bin ich, glaube ich, mittlerweile sicher. Ja, ich auch. Hey Mann, ist ja auch okay. Eine Frau, die im Monat mit mir zusammen ist, die will mich heiraten. Aha. Das ist eine Erfahrungstatsache oder was? Ja. Wahnsinn. Dann denke ich, weiß wahrscheinlich nach 3 Jahren noch nicht, ob ich meine Frau eigentlich heiraten wollte. Wann werden es 3 Jahre, weißt du das? Naja. Also ich lerne ja auch immer nur Frauen kennen, wo ich mir nie sicher sein kann. Da liegt das vielleicht an der Art, wie du die Frauen kennenlernen. Wieso denn, meinst du echt? Na los. Ja, denkst du, wie ich Mädchen kennenlerne? Was, wie denn? Na, indem ich mit meiner Kühlbox rumspaziere. Mit einer Kühlbox macht man sich da nicht ein bisschen zum Affen? Würde ich auch sagen. Naja, aber wenn es warm draußen ist und man Frauen kennenlernen will, dann ist es schon nicht das Blödeste, eine Kühlbox dabei zu haben. Hm. Und sagen, naja, ey, echt hin, ist doch eine Affenhitze. Ja, wird sie sagen, die Kleine. Ach so. Jetzt wäre doch ein Eis eine wahre Wohltat. Ja, wird sie sagen, die Kleine. Und dann sagst du, haha, guck mal, was ich hier in meiner Kühlbox habe. Schwupp, zauberst du 2 Eis raus. Ach, mit Eis drin. Die ist beeindruckt. Doch unromantisch aber. Naja, romantisch wird's dann danach. Ach, ehrlich, danach wird's dann sofort romantisch? Naja, wenn das Eis gegessen ist, dann wenn man denkt, was machen wir jetzt hier mit dem Verpackungspapier? Ja, lass uns mal einen Mülleimer suchen und so. Ach so. Dann entstehen die romantischen Situationen. Könnte man das aber nicht irgendwie cooler mit einem Eastpack-Rucksack bringen? Eine Kühlbox ist cooler als ein Eastpack-Rucksack. Sag, kannst du glauben. Meinst du? Doch. Kühlboxen sehen doch immer scheiße doch. Aus. Sieht doch nicht aus. So orange. Kenn ich vielleicht. Die Frauen oder du? Weiß ja gar nicht, welche Frauen ich kenne. Oder hab ich sie kennengelernt oder du? Ach so, die, die dich nach einem Monat immer schon heiraten wollen. Genau. Warte mal. Hallo. Ach, Silvia. Hallo, wie geht's? Was macht der Verlobte? Ja? Na, dann ist gut. Was macht denn, wie geht's denn deiner Mutti, sag mal? Ah ja. Dann bin ich ja doch ein bisschen beruhigt. Wieso denn? Was hast du dir vorgestellt? Ich habe heute extra an dich denkend. Ich habe den ganzen Tag nur an dich gedacht, praktisch. Das glaubst du mir jetzt nicht, oder? Na, du bist mir ja scheiße, echt. Weil du ein Mädchen bist. Hm. Tschüss. Ach, scheiße. War nicht so erfreulich, das Telefonat, wa? Ich glaube, ich bin jetzt so Telefonsex doch nicht so richtig geübt. Das war doch jetzt kein Telefonsex. Ach so, na und? Das war einfach nur ein Gespräch mit einer Frau, würde ich sagen. Ja, aber das ist vielleicht Erotik, wa? So, na, weiß ich gar nicht. Könnte sein. Das ist Erotik. Ich bin jetzt aber nicht so sicher. Nee, aber ist doch so. Ich kann ja David die Frage beantworten. Stimmt, David macht ich das. Ich glaube, der hat da Ahnung. Wo ist denn David? So, wo ist denn der? David ist jetzt der Saar, der hat jetzt draußen... So, der ist jetzt wieder auf dem Balkon hier. Hier auf dem Balkon. David. Hier bin ich. Na, fertig telefoniert? Sag mal, was ist denn mit dir los? Siehst du doch, ich stehe auf dem Balkon. Wozu denn? Eine Nichtrauchen. Im Schlüpper? Ja, warum denn nicht? Oh, die wahr sein. Ich mache das immer, das ist total bequem. Du rennst immer in den Schlüpper raus auf den Balkon? Was ist denn daran so schlimm? Ich kenne Leute, die machen das und haben nur ein T-Shirt an. Was, bloß ein T-Shirt? Und sonst ja nichts? Ja, ja. Oh, jetzt wird mir das jetzt hier aber noch ein bisschen zu schlüpferig. Wieso denn? Du hast da was... Wobei schlüpferig ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Genau, weil das nämlich mit Erotik zu tun hat. Erotik? Ach so, wollte ich David doch fragen. Was wolltest du mich fragen? Ja, wollte dich fragen, ob das erotisch ist, wenn man mit einer Frau telefoniert. Kommt doch wahrscheinlich vor allem auf die Frau an, oder? So. Das ist aber nicht so aufregend, oder? Ja, kommt halt drauf an. Aber ich glaube, ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir eine bessere Antwort erwartet. Ja, ich kenne aber keine bessere. Trotzdem bin ich enttäuscht. Aber daran geht doch nicht die Welt zugrunde. Diese Welt. Die ist praktisch wert, dass sie zugrunde geht. Findest du? Wieso denn? Wir leben in einer Welt, in der es so irre gibt, die ohne rauchen zu wollen oder rauchen zu müssen oder durch so eine bösartige, hexenhafte Alte auf dem Balkon geprügelt werden zum Rauchen. Muss doch auch Leute, geben. Die einfach so nur um die Umwelt praktisch optisch total zu verekeln, ja. Die sich einfach so in Schlüpper auf den Balkon stellen, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Natürlich gibt's einen Grund. Gehen die raus, mach ich hoch, stell mich in Schlüppern auf den Balkon. Ja. Diese Welt, die ist praktisch wert, dass sie zugrunde geht. Es gibt aber auch durchaus Gründe dafür, dass die Welt nicht zugrunde gehen sollte, wie zum Beispiel die jährlichen Berliner Sommertage und Nächte und das, obwohl ein knappes Fünftel der Bevölkerung Berlins überhaupt nicht aus Berlin stammt. Ich weiß jetzt gar nicht, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Naja. Das wusstest du wahrscheinlich auch nicht, dass Berlin in nur 10 Jahren mit einem Fünftel der Bevölkerung gelungen ist, so viel Schulden zu machen, wie die DDR 1989 hatte. Da brauchten die 40 Jahre dazu. Das haben sie in Berlin in 10 Jahren geschafft. Ja, wusste ich doch. Die Auslandsverschuldung der DDR am Ende war irgendwie 29 Milliarden Dollar. Oder ich wusste das wirklich nicht. Das macht der Berliner mit links in 10 Jahren. Aber auch kein Grund dafür, dass die Welt zugrunde geht. So sieht's auch aus. Wir leben in einem Land, was die Staatsverschuldungskriterien der Europäischen Union nicht erfüllen kann und in dem sich Menschen ohne eine Zigarette in der Hand zu haben mit Schlüppern auf dem Balkon rumtreiben. Ist das nicht deprimierend? Möchte man da nicht ausreisen? Können wir gerne machen, habe ich ja schon Übung drin. Wohin denn? Ach, ich wollte ja immer schon mal in eine arabische Welt kicken gehen. Irak? Was genau. Das denn? Ah, das streift ja jetzt doch wieder das Politische. Scheint Bernd ein Faible für zu haben. So sieht's aus, mit Kuba wartet nicht anders. Castro ist allerdings immer noch da und Hussein aber nicht. Ja, wo der Hussein wohl geblieben ist, oder? Stimmt, das wäre mal ganz interessant zu wissen. Das wäre schon interessant, was? Wenn es diesen Hussein überhaupt jemals gab. Ach so, meinst du, dass der ohne amerikanische Erfindung war? Eine amerikanische Erfindung? Ja, weiß. Also, vielleicht gibt es den Irak überhaupt ja nicht, genau. Wie die Mondlandung nicht gegeben hat. Ach, die hat es ja nicht dass gegeben? Dass sie praktisch nur im Fernsehen übertragen haben. Im Radio habe ich aber auch schon vom Irak gehört. Aber wenig, die spielen doch alle immer nur Musik. Gibt auch Sender, wo man informiert wird. Aha, beweis mal. Geht nicht, ich habe kein Radio hier. Wieso hast du kein Radio? Habe ich in Kuba gelassen. Hast du ein Radio, David? Ja, natürlich. Ah, und funktioniert das? Das möchte ich doch hoffen. Zeig mal her. Hier. Boah! Super. Super. Super, oder? Das ist ja auch ein super Radio. Super, ist ja. Ist dein Privates? Hast du das immer dabei? Ja. Manchmal ist es allerdings auch öffentlich-rechtlich. Da hast du jetzt, glaube ich, was verwechselt. Ja. Ja, dann mach da mal Radio an hier. Ja, mach ich ja. Oh, spitze. Jetzt kommt endlich mal hier ein bisschen Bewegung in die Bude. Jetzt können wir mal schön Radio hören. Und da kommt jetzt ein Sender. Fritz. Fritz, spinnst du? Schalt um. Was? Mach mal Berliner Rundfunk. Kann das ertragen? Oder Deutschlandfunk. Mach Deutschlandfunk an. Oder Deutschlandradio. Richtung Olpe in Höhe unter Eschbach 2 Kilometer. Siehst du, wenn das keine Information ist unverständlich, würde ich sagen. Und Friedland, das ist völlig unerheblich. Was interessieren mich Staus in Nordrhein-Westfalen? Aber Information ist auf alle Fälle. Halt mal selber ruhig! Ich muss ja einfach hier im Radio sagen gerade. Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Wir jede Wirtschaft Bier trinken. Klaus Harke, meine Damen und Herren, selten hat die auf Unabhängigkeit pochende Europäische Zentralbank so unter dem einheitlichen Druck von Politik und Institutionen gestanden. Oh, das ist mir schon zu kompliziert, da schalte ich schon um. Kein Sterbenswörtchen über den Irak aber auch. Schade, wenn es den Irak ja nicht gäbe, dann könnte ich da ja nicht hinfahren. Hey Mann, wahrscheinlich muss man es einfach selber rausfinden, ob es den Irak überhaupt gibt. Meinst du? Hey Mann, so sieht's aus. So sieht es aus. Hey Mann, jetzt wird's aber spannend. Hatten wir es wirklich drauf, mal eben in den möglicherweise gar nicht existierenden Irak auszureisen? Finden wir sogar Saddam Hussein? Das wäre cool. Welche Band macht das schon? Hey Mann, wir werden bald erfahren, wie cool die Talk-Funkers wirklich sind. Bis dann, Leute.